auch das noch zur Erinnerung, der erste... Hilfe in einem wunderbaren Büro des Westdeutschen Rundfunks ist viel zu selten und viel zu wenig benutzt wird und wenn, dann für die falschen Sachen. Gut, das wollen wir jetzt besser machen, Henrik. Dann fangen wir gleich mal an. Barschel, Nukem, Alchem, AIDS, alles nicht unser Thema. Wir sprechen auch nicht über Bücher, wir sprechen über Literatur. Wir sprechen über die Haupterscheinungsform von Literatur in der Bundesrepublik, genauer. Wir sprechen über Literatur als Erscheinungsform des Verbands- und Vereinswesens. Da gibt es neben den Schriftstellerverbänden, neben den regionalen und ihrem Dachverband auch noch einen Verein, der sich Pennzentrum nennt. Da wärst du fast mal als Mitglied aufgenommen worden. Dann hat es doch nicht geklappt. Du hast das beschrieben in deinem Buch. Ich liebe Karstadt. Du hast ein Wechselbad der Gefühle durchlitten dabei. Und jetzt erzähl doch mal einfach ganz kurz, wie das damals gewesen ist. Das ist jetzt Jahre her und ich kann mich nicht mal an die Jahreszahl erinnern, aber ich denke, es muss so Anfang der 80er Jahre gewesen sein. Ich bekam die Mitteilung von einem älteren Freund, einem Redakteur, den ich sehr, sehr schätze, dass auf seinen Vorschlag hin ich in den Pen-Club dazugewählt worden sei. Die zwei Pen-Mitglieder, die mich vorgeschlagen hatten, waren beides Leute, die ich sehr, sehr schätze. Der eine lebt nicht mehr, deswegen kann ich seinen Namen sagen. Das war Hans Kühne Wolfskehl. Ein Historiker, ein Kirchenhistoriker, ein sehr feiner Mann. Und ich war, muss ich zugeben, sehr, sehr geschmeichelt. Der Pen-Club erschien mir damals als der Olymp des literarischen Schaffens, sozusagen die Krone der Vereinsschöpfung auf literarischer Ebene. Und nun ich Teil dieses Unternehmens. Ich hätte gleich mal eine Zwischenfrage. Was ist denn Pen eigentlich? Pen heißt, so viel ich weiß, Poet, Essayist, Novelist. Wobei ich mir damals nicht die Mühe gemacht habe, mir die Mitgliederliste anzuschauen. Später habe ich dann doch hineingeguckt und dann habe ich eine ganze Reihe von Leuten entdeckt, die noch nie im Leben ein Poem, eine Novelle oder ein Essay geschrieben haben, die sich eher im literarisch-politischen Bereich herumtreiben, wie Egon Bahr zum Beispiel, aber trotzdem dem Pen angehören. Also gut, die Auswahlkriterien waren uns nicht mein Problem. Ich war sehr geschmeichelt, also ich erfuhr, man habe mich dazu gewählt. Dann habe ich die ganze Sache weitgehend vergessen. Ich hörte überhaupt nichts von denen, bekam keine Mitteilung. Und zwei, drei Jahre danach teilte mir eben jener ältere Freund, der mich vorgeschlagen hatte, mit, man habe mich wieder abgewählt. Später habe ich die Geschichte von Horst Krüger etwas detaillierter erfahren. Ich war also vom Vorstand dazugewählt worden. Der Vorstand veröffentlicht diesen Entschluss in seinem Vereinsblatt. Und dann haben Vereinsmitglieder die Gelegenheit, innerhalb einer bestimmten Frist Einspruch zu erheben, wie bei jedem normalen Verein. Ich glaube, bei den Katzenzüchtern, Tierschützern und deutschen Kegel- und Skatbrüdern ist das ganz genauso. Und dann haben einige Widerspruch eingelegt gegen meine Dazuwahl. Die Namen kann ich nennen, das waren unter anderem Margarete Mitscherlich, Bernd Engelmann, Gerd von Paczenski, Walter Fabian. Alles Leute mit einer Ausnahme, nämlich Margarete Mitscherlich, die ich persönlich überhaupt nicht kannte und mit denen ich auch nie einen Zusammenstoß hatte. Horst Krüger, der bei der entscheidenden Vorstandssitzung dabei war, der Frankfurter Schriftsteller Horst Krüger, hat mir nachher erzählt, wie es zugegangen sei. Und zwar bin ich abgewählt worden, weil zum Beispiel Gerd von Paczenski meinte, ich hätte Pen-Mitglieder verächtlich gemacht, sie als Antisemiten diffamiert. Und wenn man dann mich im Verein mit dabei hätte, müsste man sich in Acht nehmen. Man könnte doch nicht ungestört ein Glas Bier miteinander in Ruhe trinken, wenn Bruder dabei wäre. Er würde sofort veröffentlichen, was bei dieser Gelegenheit gesprochen worden ist. Margarete Mitscherlich hatte ein anderes Motiv, mit der hatte ich einen kleinen Streit gehabt im Zusammenhang mit Alice Schwarzer. Und da sie sich als eine Protektorin von Alice Schwarzer versteht, konnte sie es nicht dulden, dass ich Alice Schwarzer angegriffen hatte. Über die Motive von Bernd Engelmann, Walter Fabian kann ich überhaupt nichts sagen. Zwischen uns gab es nie irgendeine Art von Zwistigkeit. Gut, also das war die Abwahl und damit war die Geschichte eigentlich beendet. Später bekam ich noch ein Schreiben von Martin Gregor Delin, der mir erklärte, man habe mich nicht in den Pen aufgenommen, weil ich meinen Wohnsitz inzwischen verlegt hätte, und zwar von Köln nach Jerusalem. Aber ich denke, dass Martin Gregor Delin seine eigenen Satzungen nicht richtig kennt, weil es etliche Mitglieder des Deutschen Pen-Clubs gibt, die ihren Wohnsitz nicht in der Bundesrepublik haben. Ernest Mandel zum Beispiel, der in Belgien lebt, Luisa Rinse, die in Italien ansässig ist, und noch ein paar andere. Dem Pen war die ganze Sache, glaube ich, ziemlich peinlich und derjenige, der mich vorgeschlagen hat, hat mir nachher mitgeteilt, so etwas habe es sehr, sehr lange im Pen nicht mehr gegeben. Aber nochmal zurück zu der Bedeutung, die dieser Pen-Club hat. Irgendeine Vorstellung musst du doch davon gehabt haben, wenn du dich geehrt fühlst und geschmeichelt, also da aufgenommen zu werden. Hast du das einfach für eine Auswahl besonders hervorragender Geister gehalten? Oder aufgrund der Zielsetzung, die dieser Verein hat? Nein, weder noch. Ich habe es als eine persönliche Ehre aufgefasst. Ich war offenbar der irrtümlichen Meinung, irgendetwas in meiner öffentlichen Arbeit, also irgendetwas von dem, was ich veröffentlicht hatte, hat das Pen-Zentrum bewogen, mich für würdig zu halten, diesem Verein angeschlossen zu werden. Und ich habe damals in der Tat angenommen, dass das Pen-Zentrum eine Auswahl besonders qualifizierter Geister sei. Aha. Ich bin davon ausgegangen, ich nahm an, und ich kann es dir noch einmal sagen, ich war in der Tat sehr, sehr geschmeichelt, diesem Verein zugeschlagen zu werden. Warum ich geschmeichelt war, wenn es dich interessiert, kann ich dir gerne erklären. Es hat sicher etwas zu tun mit meiner Biografie, mit meiner Vita. Es ist ein Zusammenhang zwischen Herkunft und, ja, sagen wir ruhig, Aufstieg, der nicht leicht nachvollzogen werden kann. Ich will es einem anderen Beispiel erklären. Ich habe letztes Jahr eine Sendung im SFB gemacht, eine Live-Talkshow im Fernsehen, die ich mit Elke Heidenreich zusammen moderierte. Und eines Tages war einer unserer Kunden der Berliner Innensenator, Herr Kevenich. Damals hatten gerade die Krawalle stattgefunden in Kreuzberg und wir hatten Kevenich eingeladen, um ihn zu befragen. Und Kevenich sitzt mir gegenüber und ich bin kurz davor, das Gespräch mit ihm anzufangen. Und ich sehe, er hat Schweißperlen auf der Stirn, kleine Schweißperlen auf der Stirn. Und mit aller Eitelkeit oder Bescheidenheit habe ich die Schweißperlen auf seiner Stirn nicht auf die Tatsache zurückgeführt, dass es im Studio ziemlich heiß war, sondern dass ich im Begriffe war, ihn auszufragen. Vor mir saß also der Berliner Innensenator und ich sah die Schweißperlen auf seiner Stirn. Du musst eines verstehen, vor 40 Jahren hat sich meine Mutter 2 Tage lang in einer Mülltonne versteckt, um bei einer Deportation nicht davongeschleppt zu werden. Und 40 Jahre später sitze ich mit einer deutschen Autorität gegenüber und ich merke, ich habe eine gewisse, ja, sagen wir es ruhig, eine gewisse Macht über diese Person. Ja, aber Henrik, sind das nicht die allgemeinen Allmachtsfantasien desjenigen, der in der Podiumsbranche oder überhaupt in der publizistischen Branche tätig ist? Also ich halte es für höchst unwahrscheinlich, dass einer Schweißperlen jetzt deshalb bekommt, weil speziell du ihn interviewst, sondern ich denke, da wird die Atmosphäre im Studio und da werden die Scheinwerfer einen weit bedeutenderen Einfluss haben. Und wenn du jetzt sagst, also warum du dich geschmeichelt fühlst, habe ich es doch noch nicht ganz verstanden, weil Aufstieg ist ja schön und gut. Wer will das nicht? Aber worin besteht der Aufstieg, wenn du einem Verein wie dem PEN beitreten darfst? Du musst doch eine bestimmte Vorstellung davon haben, denn also eine Freifahrkarte bei der Bundesbank kriegt man ja nicht, wenn man jetzt da Mitglied wird. Man kriegt gar nicht. Man kriegt nicht mal einen Gutschein von McDonald's davon. Also ja. Effektiv bringt es einem nichts. Und man muss wahrscheinlich sogar noch Beiträge zahlen. Irgendwas, ja. Na, also nur Nachteile zunächst mal. Und jetzt die Vorteile. Ich meine, ich habe mich mal umgeguckt, was im Lexikon darüber steht. Da heißt es, das ist ein Völkerbund des Geistes. Reichlich übertrieben, glaube ich, ja. Ja, vor allen Dingen sehr verwirrend, weil Völkerbund heißt Bund der Völker. Bund der Völker des Geistes, what's that? Ne? Ja, das, also kein Mensch weiß, was das ist. Das ist zumindest mehrfach gemoppelt, wenn man in Köln sagen würde. Nein, das mit dem Befriedigtsein will ich dir gerne genauer erklären. Ich glaube inzwischen auch, dass die Schweißperlen auf der Stirn von Senator Kevenich von der Studioatmosphäre kamen und nicht von der Aussicht, von mir interviewt zu werden. Aber ich habe dennoch diesen Kurzschluss gezogen. Du musst dir eins vorstellen. Ich komme aus einem Milieu, das du dir kaum vorstellen kannst. Polnisch-jüdisches, nicht Kleinbürgertum, aber Kleinstbürgertum. Ja, Henrik, wann bist du denn geboren? 46. Wo? In Polen. Und wann seid ihr rüber? 57, nach 11 Jahren. Ich habe also 11 Jahre meiner Kindheit in Polen verbracht. Und ich glaube nicht, dass Leute, die unter relativ, in Anführungszeichen, normalen, wenn es überhaupt gibt, Verhältnissen aufgewachsen sind, sich eine Vorstellung machen können von der Besetzung mit Ängsten, mit Verfolgungsvorstellungen, mit Wahnideen, die es nach dem Kriege im polnisch-jüdischen Kleinbürgertum gegeben hat. Und ich habe wirklich sehr lange gebraucht, um das überhaupt einzusehen. Und ich brauche immer noch sehr viel Zeit, um diesen Sumpf, in dem ich groß geworden bin, hinter mir zu lassen. Und für jemanden, der aus einem solchen Sumpf kommt, und den Sumpf meine ich gar nicht mal so sehr abfällig, einfach nur als Beschreibung einer Lebenssituation. Für jemanden, der aus einem solchen Sumpf kommt, ist es in der Tat etwas sehr Revolutionäres, biografisch Revolutionäres, sich in der deutschen Öffentlichkeit herumzutreiben und vielleicht gelegentlich sogar das Gefühl zu haben, einer hat ein bisschen Furcht vor mir. Das ist ein großes Gefühl, das ich dir genauer schon deswegen nicht beschreiben kann, weil Gefühle sich wahrscheinlich der exakten Beschreibung entziehen. Und genau dasselbe ist mit PEN passiert. Ich habe wirklich gemeint, diese Leute honorieren mein Schaffen, honorieren meine Arbeit, honorieren meine ich im ideellen Sinne, nicht im materiellen. Und ich war geschmeichelt. Ich finde das nachträglich auch eine völlig alberne, kleinliche und kleinkarierte und spießige Reaktion, aber damals war es so. Das typisch Jüdische daran ist, dass der normale Aufsteiger wenigstens innerhalb seiner, ich sage das mal bewusst, Volksgruppe aufsteigt. Wenn der Aufstieg, den ich vollzogen habe, sich permanent innerhalb einer Volksgruppe vollzogen hat, die vor ungefähr 50, 60 Jahren ausgezogen war, diejenigen, die mich auf die Welt gebracht haben, von dieser Welt zu vertreiben. Bist du denn so sicher, also dass es so etwas wie Volksgruppen tatsächlich gibt? Du sprichst so affirmativ von Volksgruppen, wie wenn es das heute tatsächlich noch geben würde. Also wie wenn die Deutschen oder die nicht-jüdischen Deutschen und die Juden tatsächlich so etwas wie separate Volksgruppen wären, mit verschiedenen Interessen, mit verschiedenen Bräuchen, mit verschiedenen Lebensweisen und so weiter. Also ich zitiere mal kurz aus deinem Buch. Da schreibst du genau über diesen Vorgang. Als ich von diesem Vorgang erfuhr, war ich, seltsam, stolz und beleidigt zugleich. Von der Ausladung? Von der Ausladung, ja. Der kleine Opportunist in der Tiefe meiner Seele, der selbst von den Leuten, die er den Arsch tritt, noch anerkannt und geliebt werden möchte, fühlte sich vor den Kopf gestoßen, verkannt, zurückgewiesen, ungerecht behandelt. Und zugleich schwebte das ostjüdische Ghettokind, das es in die westliche Zivilisation verschlagen hatte, vor Stolz und Begeisterung über sich selbst einen Meter über dem Boden. Henrik, da greifst du meiner Ansicht nach doch ein bisschen verdammt tief in den Topf, da trägst du sehr dick auf, weil diese Befriedigung, dass eine Kritik auf die andere verletzt, wütend und so weiter reagieren, dass diese Kritik deshalb so sehr abgewiesen wird, weil sie so gut getroffen hat, das ist doch eine Befriedigung, die jeder Kritiker hat. Also da brauchst du nicht das Ghetto und das Ostjüdische herbei zu zitieren. Nimm einen Mathematiker. Der sagt, alle bisherigen Mathematiker haben sich fürchterlich geirrt und was sie heute noch vertreten, ist grundfalsch. Ja. Dann kritisiert er sie doch. Das heißt doch nicht, dass er von diesen Mathematikern nicht auch anerkannt werden möchte, als derjenige, der die Mathematik revolutioniert hat und der sie richtig gemacht hat. Richtig. Also was ist jetzt das Besondere jetzt bei dir? Das Besondere ist, dass ich aufgrund meiner Biografie und meiner Vita ein anderes Motiv gehabt habe und immer noch mache. Und ich glaube auch, dass Leute bei mir mit einer besonderen Intensität auf Sachen reagieren, die sie bei anderen nicht ausüben. In Ästhetik und Kommunikation war mal ein sehr kluger Satz über Lea Fleischmann und über mich, das stand drin, selbstentlarvend und sehr treffend, dass wir uns die Freiheit nehmen, den historischen Spieß umzudrehen und den Deutschen zu sagen, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Weil der historische Spieß, verstehst du, zeigt in der richtigen Richtung, wenn die Deutschen sagen, sie wollen mit Juden nichts zu tun haben. Und diese Kränkung, die ich Leuten angetan habe, die habe ich dann öfters erlebt. Ich habe es öfters erlebt, dass eine gewisse Grenzziehung meinerseits nicht akzeptiert wurde, während eine Ausgrenzung meiner Person mit der größten Selbstverständlichkeit vollzogen wurde. Gerade in Milieus, die uns beiden sehr vertraut sind, wirklich so von konkret bis Tageszeitung. In deinem Buch versuchst du also manchmal zu skizzieren, was das typische Jüdische sei. Zum Beispiel auf Seite 11 heißt es da: Es war nicht einfach Fernweh, das mich umtrieb, sondern die Lust am Ortswechsel, an der Bewegung an sich. Man könnte meinen, dies sei eine typisch jüdische Eigenschaft. Wenn es so etwas wie eine Massenseele gibt, einen Kollektivcharakter, ein Verhaltensmuster, das eine Gruppe von Menschen auszeichnet, dann gehört bei Juden ein nomadischer Zug zum Set gemeinsamer Eigenschaften. Das ist so ein Punkt, also den ich als Folklore abtun würde, weil indem du versuchst, das typisch Jüdische zu schildern, schilderst du eigentlich die Landsleute, die Deutschen. Du darfst nicht vergessen, also dass solche Dinge wie Wanderlust oder das Wandern ist des Müllers Lust von den Deutschen erfunden worden sind und dass diese Worte ja die Fremdsprachen vieler anderen Länder bereichern. Und mehrere Armeen auf lange Wanderschaften geschickt. Und du darfst nicht vergessen, dass die bundesdeutschen Urlauber die Rekordhalter sind, was Auslandsreisen anbetrifft. Also, du kannst... Ich verstehe dich. Du wehrst dich gegen von mir reklamierte oder proklamierte kollektive Verhaltensweisen, die dir wie die Manifestation von Vorurteilen vorkommen oder wie die Kundgebungen von Folklore. Aber ich kann dazu nur sagen, es ist so. Und ich meine nicht die Wanderlust und ich meine nicht das Umherirren in der Natur. Ich meine etwas anderes. Ich meine einen anderen Grad von Mobilität. Ich meine, dass in der Tat, so kitschig es sich anhört, weniger verwurzelt sein. Ja, aber Henrik, du verwendest selbst das Wort Mobilität. Mobilität hat, glaube ich, mit den Juden sehr wenig zu tun, sondern was mit der bürgerlichen Gesellschaft, weißt du, mit der Entwicklung des Verkehrswesens. Mit dem Entwicklungsstand der Produktionsmittel und der Gesellschaft. Richtig, ja. Und dann könntest du sagen, also in den USA, wo die Leute durchschnittlich alle 2 Jahre einmal umziehen, das wären dann typisch jüdische Eigenschaften. Aber ich hacke jetzt noch ein kleines bisschen auf dieser Differenz herum, ja, die du verschieden nicht versuchst herauszuarbeiten. Nein, die in der Tat verschiedentlich vorhanden ist. Das ist, du hast deine Meinung, ich habe meine, also da werden wir uns vielleicht nicht so schnell einigen. Ich versuche ja nur herauszufinden, worin besteht die Differenz faktisch. Du sagst immer, gut, es ist dasselbe, aber ich empfinde es als jüdisch und so weiter. Vielleicht kommen wir beim nächsten Punkt ein bisschen weiter. Du bist mal in einer Fernsehsendung aufgetreten, die unter dem Titel Kinder der Opfer lief. Und dieser Titel, der bezeichnet ja ganz gut das Selbstverständnis, welches du von deiner publizistischen Tätigkeit hast oder doch zumindest manchmal propagierst, ne? Du schreibst beispielsweise, um den Unterschied zwischen dir und anderen Kindern zu zeigen, über deine Eltern. Zitat: Was hatten diese armen Leute gelitten? Was hatten sie bis 1945 alles mit und durchgemacht? Ich war der Beweis dafür, dass nicht nur das Leben, sondern auch das Überleben einen Sinn hat. Verweigerte ich mich ihnen, wussten sie nicht mehr, wofür sie eigentlich lebend aus dem KZ gekommen waren. Sie hatten meinetwegen überlebt und ich war nicht mal bereit, zum Friseur zu gehen. Henrik, soweit du. Mein Eindruck, wenn ich das lese, der erste, die Platte kenne ich doch. Mein zweiter, gibt es denn irgendwo, also von allen Eltern, ja. mein erster Gedanke, gibt es denn irgendwo in Westeuropa, in Mitteleuropa noch Kinder, die kein Produkt einer Sinnkrise ihrer Eltern sind? Denken wir an unsere Generation. Mit 20 wollten die Leute Revolution machen, mit 30 wollten sie Karriere machen, mit 35 machten sie Kinder, das ist der Lauf der Welt. Ne? Also wenn die Eltern in den Kindern den Sinn ihres Lebens erblicken, das ist nicht außergewöhnlich, das ist doch der Normalfall. Wo ist jetzt also der Unterschied zwischen dir, Wolfgang, und irgendwelchen anderen Kindern? Wolfgang, du willst oder du kannst nicht begreifen, dass es die gleichen Phänomene, die gleichen Phänotypen mit verschiedenen Hintergründen gibt. Du kannst die gleichen Fassaden sehen, aber hinter diesen gleichen Fassaden sind andere Antriebskräfte. Was du da als Zitat von mir geschildert hast, ist eine Situation, die vielen Kindern von Eltern vertraut ist. Dass Eltern Erwartungshaltungen haben und dass die Kinder sich diesen Erwartungshaltungen entweder widersetzen oder sich in die Situation hineinfühlen. Genau die Situation hatte ich auch. Nur, normalerweise, sagen wir, die Freunde, die ich hatte und deren arische Eltern, die ihre Kinder genauso erpressten und nötigten, wie meine Eltern es mit mir taten, taten es ganz simpel. Die arischen deutschen Eltern sagten ihren Kindern, du gehst jetzt zum Friseur oder ich gebe dir kein Geld für deine nächste Wochenendreise. Meine Eltern erpressten mich auf eine andere Weise. Sie erpressten mich mit dem, was sie durchgelitten hatten. Und dieses Instrument ist viel stärker. Du kannst dich diesem Druck kaum entziehen, weil alles, was die nach 45 taten, stand unter dem Schatten dessen, was ihnen bis 45 angetan worden ist. Ja, aber Henrik, du leidest unter einer grotesken Unterschätzung der Möglichkeiten, die auch die Eltern, die du irrtümlich für arisch hältst, haben, um ihre Kinder zu erpressen. Wenn es immer so einfach wäre, dann bräuchte man keine Familienpsychologie und so weiter. Das ist die übliche Masche. Das ist ein allgemeines Phänomen in der bürgerlichen Gesellschaft, dass die Eltern den Kindern irgendwann einmal Gewissensbisse einjagen, indem sie die Fakten auf den Kopf stellen und so tun, als hätten sie, um dem Kind einen Gefallen zu tun, es in die Welt gesetzt. Und nun habe es gefälligst dankbar dafür zu sein, während es umgekehrt verlaufen ist. Und auch was du, das weiß ich auch, das ist mir inzwischen auch klar geworden, aber dass sich nur die Erpressungsinstrumente voneinander unterscheiden. Aber in dem Moment, unterscheiden sich nicht, sie unterscheiden sich nicht, das ist auf das ist allgemein hier auch. Die Instrumente sind schon verschieden, es werden verschiedene Hebel angesetzt, und inzwischen weiß ich das auch, aber zu jener Zeit, du sollst es nicht so viel rauchen, aber zu jener Zeit, als ich mit diesem Hebel erpresst und genötigt wurde, kam mir das ziemlich einzigartig vor. Und ich habe damals das Gefühl gehabt, und das habe ich heute noch immer, dass es besonders schwer ist, sich gegen Leute zu Wehr zu setzen, die von der Geschichte dermaßen geprügelt worden sind, in der Tat wirklich geprügelt worden sind, wie es meine Eltern taten, wie es bei meinen Eltern der Fall war. Ja, sprichst du jetzt von den Ostpreußen-Flüchtlingen oder von wem? Du, ich denke, dass es bei irgendeiner deutschen Flüchtlingsfamilie aus Ostpreußen einen ähnlichen Mechanismus gegeben haben kann. Das glaube ich auch. Aber das hat mich damals nicht bekümmert, weil ich nicht aus dem Milieu kannte. Und ich kannte nur das Milieu, aus dem heraus ich gekommen bin. Und ich kannte nur Erpressungsinstrumente dieses Milieus. Und das reichte mir. Ja, aber wenn du doch die Genealogie deiner Verhaltensweisen praktisch aus der Familiengeschichte ableitest, ne, dann setzt du doch voraus, dass diese Familiengeschichte auch besondere Formen hervorgebracht hat, besondere Deformationen meinetwegen. Ne? Ja. Damit setzt man doch aber andererseits auch voraus, dass beim Menschen oder bei der menschlichen Seele es praktisch eine Proportionalität zwischen Ursache und Wirkung gibt. Ne? Also je größer der Schrecken oder je größer der Anlass, desto größer mein Schrecken. Faktisch ist es doch so, dass man über 200 Leichen nicht mehr erschrocken ist als über 20. Faktisch ist es auch so, dass die menschliche Seele doch eher einem Instrument, einem Messinstrument ähnelt, welches außerhalb seines Messbereiches keine Unterschiede, keine hinsichtlich Quantität oder Qualität überhaupt noch registrieren kann. Ne? Also ab einer bestimmten Schwelle spielt es gar keine Rolle mehr, wie weit es ansteigt. Ja. Gut. Und, aber das sind Generalweisheiten, Wolfgang. Ich kann die wirklich nur anekdotisch und wenn du so willst, mit einer Geschichte antworten, mit einem Beispiel antworten. Ich weiß nicht, ob du es dir vorstellen kannst, was es bedeutet, mit zwei Leuten am Frühstückstisch zu sitzen, jedes Gespräch damit anfangen, wie es im KZ war. Ja. Irgendwann mit dem entziehen müssen. Verstehst du? Und jetzt sage mir nicht, dass es auch andere Familien gibt, wo die Eltern ihre Kinder jeden Morgen damit quälen, wie es im Kriegswinter 43 war. Im Kriegswinter 43 war. Aber Henrik, das ist wirklich eine allgemeine Reaktion älterer Leute. Sie erzählen dir nichts lieber. Wenn du ihnen eine Freude machen willst, lass dir noch mal erzählen, wie sie damals Entbehrungen auf sich genommen haben und nur für dich. Ich habe es nur komischerweise, es kann stimmen oder auch nicht so erlebt, dass meine Freunde von ihren Eltern mit solchen Geschichten nicht in einem solchen Maße belästigt wurden wie ich von meinen Eltern. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass selbst wenn es so wäre, hat sich der Horror mir mitgeteilt. Und es ist mir dann vollkommen egal, ob andere einen analogen, parallelen, ähnlichen, gleichgearteten Horror über sich haben ergehen lassen müssen oder nicht. In der Situation war es mir vollkommen egal. Ja gut, aber Henrik, man hat doch neben seiner Empfindung auch einen Verstand. Und der Verstand könnte doch an der Stelle zum Beispiel Folgendes sagen. Die Menschen aus dem, was sie durchgemacht hätten, jemals irgendwelche Lehren gezogen hätten. Das heißt, wenn diese Qualen, dieses Elend sie wirklich nachhaltig verändert hätte, dann könnte es seit Tausenden von Jahren keinen Krieg mehr geben. Faktisch ist es doch so gewesen, der Krieg war vorbei und sie haben wieder das nächste Kanonenfutter in die Welt gesetzt und es ging so lustig weiter. Ne? So ist es. Und auch die Reaktion deiner Eltern, wie du sie in deinem Buch beschreibst, sie sind rausgekommen, sie haben danach den Sinn des Lebens in einem Kind gesucht. Das ist doch eine sehr konventionelle, um nicht zu sagen archetypische Verhaltensweise, die eigentlich nur noch einmal beweist, dass Leid, Qual und Elend nicht die Mittel sind, Menschen in irgendeiner Weise zu verändern. Das sind Mittel, um hervorzurufen, dass sie immer gleich bleiben. Ja, ne? Das sind Etappen oder Klischees des Lebens, du hast vollkommen recht. Du analysierst jetzt diese Situation anders, als ich es tue, weil ich sie wahrscheinlich überhaupt nicht analysiere. Du hast natürlich vollkommen recht, dass ein Kind zu machen, ist nichts, was man mit dem vorausgegangenen Leid, das man erfahren hat, begründen kann. Weil Leute machen auch dann Kinder, wenn sie besoffen sind und im Karneval übereinander herfallen. Ja, im Gegenteil. Man könnte argumentieren, eine Welt, also die gerade Auschwitz hervorgebracht hat und sich nachher nicht grundlegend geändert hat, ist verdient eine, die man es, keine verdient Kinder dass man nie wieder Kinder in dieser richtig, Welt hineinlässt. Ne? Was ich dir nur versuche klarzumachen ist, dass du natürlich mit dieser rationalen Analyse vollkommen recht hast. Aber wenn du als Kind, und ich glaube nicht, dass die Einsichten, die du jetzt hast, bei dir schon gemeingut waren, als du 15 oder 14 oder 13 warst. Du hast sie auch langsam erworben. Das ist ja acquired knowledge bei dir und nichts, womit du auf die Welt gekommen bist. Wenn du aber in einer Familie aufwächst, in der du praktisch jeden zweiten Tag hörst, du bist der Sinn des Überlebens gewesen oder geworden, dann glaubst du auch am Ende daran, bis ich durch andere Erfahrungen es gelernt habe, diese Aussage zu relativieren. Ja, aber ist es nicht doch verwunderlich, in welchem Alter also solche Reflexionen eintreten? Guck mal, bei den anderen verwundert es einen doch auch. Also, dass du jetzt über deine Eltern nachdenkst und darüber schreibst, damit bist du ja kein Einzelfenomen, sondern das ist ja hier ein Massenwahn geworden. Also das Buch Vati von Peter Schneider. Ja. Und überall versöhnen die Leute sich mit ihren Eltern oder sie schreiben, wie sie unter ihren Eltern gelitten haben. Oder auf jeden Fall. Oder sie bringen sie nochmal um, wie Niklas Frank. Das ist auch möglich. Auf jeden Fall sollen nun auf einmal die Eltern und die Familie so eine herausragende Bedeutung haben. Hat denn jemand in unserem Alter, sagen wir ganz ehrlich, hat er keine anderen Sorgen als seine Eltern? Guck mal, du schneidest gerade einen Film zusammen. Ist dir das nicht wirklich wichtiger, dass der gut wird, als wie das jetzt vor 30, 40 Jahren gewesen war? Ja, ich habe bei einem 90-Minuten-Film 40 Minuten Überlänge und das ist in der Tat im Moment mein drängendstes Problem. Wolfgang, du hast einen idealistischen Standpunkt, den ich gerne teilen würde, wenn ich es könnte. abstrakt betrachtet das natürlich vollkommen recht. Es ist vollkommen lächerlich, dass alte Säcke in unserem Alter, also Leute von plus minus 40, plötzlich anfangen, sich mit ihren Eltern zu beschäftigen. Und zwar entweder sich mit ihnen auszusöhnen oder sie nochmal umzubringen oder sie zu erklären oder das eigene Verhalten aus dem Verhalten der Eltern heraus zu erklären, was weiß ich. Es ist vollkommen lächerlich, du hast schon recht. Aber diese Lächerlichkeit ist vermutlich Teil des Ganzen. Und ich glaube, dass es unvermeidliche Vorgänge sind. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass die Sachen jetzt ausbrechen. Dass es also 40-Jährige sind. 40-Jährige sind, die anfangen, diese biografischen Geschichten aufzuarbeiten. Weil es in der Tat so ist, wie du vorhin gesagt hast, mit 20 hat man die Revolution gemacht, mit 30 die Karriere, mit 35 hat man sich die Interlüktenmöbel gekauft. Und jetzt ist irgendeine Art von Ruhepause erreicht, irgendein Einschnitt, irgendeine Zäsur. Ich weiß auch nicht, was es ist. Das müsste jemand anders erklären. Ja, die Midlife-Crisis, ne? Die Midlife-Crisis, vermutlich das. Man schaut zurück und man schaut nach vorne und wie Hans-Dieter Hüsch sagt, ein Tag mehr ist ein Tag weniger. Dieses Gefühl wird immer stärker und die Strecke, die man noch vor sich hat, rinnt einem weg und schrumpft zusammen. Und das ist nun in der Tat kein jüdisches oder kein arisches, ich gebrauche das Wort übrigens ganz gerne, ich finde es nicht so schlimm, kein arisches Phänomen. Es scheint eine Generationenfrage zu sein. Und es gibt Leute, die das Glück hatten, sich rechtzeitig von ihren Eltern zu emanzipieren. Es gibt welche, von Schneider bis zu mir, die nicht das Glück hatten, sich rechtzeitig von ihren Eltern zu befreien und die diesen Prozess etwas später nachholen. Das mag albern sein, aber ich sehe darin nichts Ehrenrühriges. Das ist halt so in mir. Wunderbar, Henrik, damit sind wir wieder bei der Literatur. Da müssen wir nämlich auch allmählich hin. Sag mal, hat dich das eigentlich besonders geärgert damals bei dieser kleinen Pen-Affäre, dass ausgerechnet die Schriftsteller, die doch dort versammelt sind, dich da abgelehnt haben? Ja. Es war eine persönliche Kränkung. Ich habe es sehr, sehr persönlich genommen. Und es war wirklich die Ambivalenz der Gefühle, die mich damals umhergetrieben hat. Einerseits war ich sehr gekränkt, weil ich fand, das könnte man mir nicht antun. Ich habe doch so wertvolle Beiträge zur gesellschaftlichen Diskussion geliefert. Und andererseits war ich habe es ja auch beschrieben, wirklich stolz, sich dieser Scheinliberalen so weit gebracht hatte, sich zu entblößen, sich kenntlich zu zeigen. All die Leute, die ansonsten den ganz großen Tisch proklamieren, an dem alle Platz nehmen können, die mochten mich in ihrer Nähe nicht haben. Aber Henrik, sind das wirklich einfach nur die Scheinliberalen? Oder ist das nicht ein allgemeines Kriterium von Schriftstellern? Von Vereinen vielleicht. Vielleicht nicht einerseits Vereinen, aber ganz besonders auch von Schriftstellern, und wenn wir sie mal als Künstler bezeichnen, überhaupt von Künstlern. Es gibt ja eigentlich keine intoleranteren Leute, als es Künstler sind. Nicht? In jedem Dirigent steckt ein kleiner Diktator. Ein Diktator, ja. Und also dem Bundeskanzler kannst du ins Gesicht sagen, dass er ein korrupter Vollidiot ist. Ja. Ja, wenn du das mit einer Operndiva machst, kratzt dir die Augen aus. Und zwar postwendend. Ja. Ne? Also das ist doch eigentlich allgemein so, dass gerade Leute, die für Toleranz und so weiter eintreten, unter sich höchst intolerant sind. Du hast vorhin gesagt, ich würde eine idealistische Position vertreten. Vertrittst du die nicht sehr viel eher, wenn du also von den Schriftstellern enttäuscht bist und von denen eine andere Reaktion erwartest? Ausgerechnet. Warum denn? Ne? Ja, da magst du recht haben. Ich bin halt einem Stereotyp aufgesessen, einem Klischee, einem Vorurteil, in dem ich anderen diejenigen, die diese ganzen A bis Z Unterschriftenlisten veröffentlichen, also immer zu dieser Pastor Alberts bis Gerhard Zwerens Liste, nicht gegen oder für Nicaragua, gegen oder für Zulassung von Menschen zu bestimmten Positionen. Ich nahm wirklich an, diese Leute würden es so meinen. Und da hast du vollkommen recht, das ist eine sehr idealistische Position. Aber zu der Position habe ich reichlich Anlass gehabt, weil eine Reihe dieser Leute, wenn man sie daran misst, was sie veröffentlicht haben, was sie als Beitrag zur gesellschaftlichen Auseinandersetzung geliefert haben, schon einige Anerkennung verdienen. Es sind ja gute Sachen von ihnen teilweise vorgelegt worden. Aber in deinem persönlichen Verhalten erreichen sie halt wirklich nicht immer die Qualität ihrer Produkte. Mir mag es mit mir selber so ähnlich gehen. Gut, damals war ja Grass auch noch nicht nach Indien ausgewandert wegen ein paar abfälliger Kritiken. Ne? Also an dieser empfindlichen Reaktion kann man schon sehen, wie gering da die Toleranz ist. Ich sehe es immer in den Leserbriefen in der Taz nicht, dass offenbar dieses Publikum, das sich über die Repression, die in der Bundesrepublik herrscht, am heftigsten beschwert, sehr, sehr wenig bereit ist, abweichende Meinungen zu dulden und sehr schnell bereit ist, selbstrepressiv zu reagieren. Anderer Punkt, Henrik. Du hast dich vorhin selber im Gespräch so ein bisschen zum Rächer stilisiert. Ne? Also, dass es deine Strategie ist. Nein. Ich habe mich vor Jahren so empfunden, dass ich dachte, ich habe was heimzuzahlen. Inzwischen sehe ich das nicht so, weil ich einfach die Unproportionalität dessen, was ich tun kann und dessen, worauf sich mein Tun bezieht, erkannt habe. Also ich würde das heute nicht mehr so sehen. Heute würde ich eigentlich eher das spielerische Element betonen, dass es einem Einzelnen möglich ist, sich gegen Apparate durchzusetzen oder sich als Einzelner zu behaupten gegen Stärkere und Mächtigere. Ja, weil sonst das auch etwas unglaubwürdig wäre und auch genau in das Verhaltensschema der westdeutschen kritischen Intellektuellen ganz allgemein hineinfiele. Also die ja immer, wenn sie gerade die Regierung als einen Haufen korrupter Dummköpfe bezeichnet haben von dieser Regierung, Postwenden, das große Bundesverdienstkreuz für Tapferkeit und für Zivilcourage und so weiter erwarten. Ja, aber das ist genau die Haltung, die ich in meinem Fall beschrieben habe, dass ich selbst von den Leuten, die ich in den Arsch trat, dafür, dass ich so couragiert mich benahm, belohnt und gelobt werden wollte. Wie kommt das jetzt eigentlich, dass du auch diese Meinung geteilt hast, also dass die Schriftsteller ein bisschen besser sein müssten als der Rest der Leute? Und also solche Eskapaden wie jetzt deine Wahl zu verhindern mit der Begründung, du hättest da Einzelne mal beleidigt, sich nicht leisten würden. Wie kommt es, dass du so eine hohe Meinung von den Schriftstellern hast? Denn generell kann man doch nicht sagen, dass Schriftsteller immer moralisch besonders vorbildliche Leute gewesen sind. Leute, deren Verse wir bewundern, Rimbaud, Verlaine oder auch Oscar Wilde. Die haben ja nicht ein Leben geführt, dass man sich zum Vorbild nehmen sollte. Also wie kommt diese Vorstellung eigentlich zustande, dass Schriftsteller die besseren Menschen sind und moralische Instanzen? Ich habe nie die Vorstellung gehabt, dass Schriftsteller die besseren Menschen sind. Aber ich habe, glaube ich, schon die Vorstellung gehabt, dass sie zu einer Art von gesellschaftlichem Verhalten tendieren, das ich teilen kann. Also Engagement, Toleranzbereitschaft, Einsatz für die Schwachen und Unterdrückten. Und dieses Vorurteil, das ich bei mir festgesetzt hatte, kommt von der Lektüre, die ich als Kind, als Jugendlicher hatte. Ob ich jetzt Karl Kraus las oder Kurt Tucholsky oder Emile Zola. Ich habe weniger die Belletristen gelesen als eher Leute, die sich mit konkreten politischen Erscheinungen auseinandersetzen. Es beeindruckte mich immer dieser mutige, der auch wirklich war, der mutige Einsatz für eine Sache oder für eine Person. Und ich habe in der Tat es sehr spät begriffen, dass dieser mutige Einsatz für eine Sache oder für eine Person ein Ausdruck der persönlichen Eitelkeit ist. Durchaus ein legitimer Ausdruck des Wunsches, im Rampenlicht der Öffentlichkeit zu stehen, indem man sich für jemand anderen schlägt. Inzwischen glaube ich nicht mehr an Selbstlosigkeit, an Altruismus, auch an meinen eigenen überhaupt nicht mehr, schon lange nicht mehr. Und im Falle dieser Pennenmenschen habe ich denselben Eindruck gehabt. Ich dachte, das sind engagierte, mutige Menschen, die bestimmte Ideale vertreten. Das Ideal der Toleranz, das Ideal des Geltenlassens des anderen. Und dann musste ich erleben, und das hat mich eigentlich sehr ernüchtert, insofern war es ganz positiv, es sind Krämerseelen. Es sind kleinliche Krämerseelen, die im Ausgeben sehr stark sind, im Einstecken schon viel weniger stark sind. Sie sind kleinlich, sie sind borniert. Margarete Mitscherlich zum Beispiel hat nach dieser Affäre, nachdem ich sie noch veröffentlicht hatte in der Süddeutschen Zeitung mit dem Pen, einen Beitrag zurückgezogen aus einem Buch, das im Piper Verlag erschienen ist, weil im selben Buch war ein Beitrag von mir enthalten. Das heißt, die große Margarete Mitscherlich mochte mit Henrik Broder nicht mal zwischen zwei Buchdeckeln vereint sein. Ich fand das sehr komisch. Ich fand das ein so unglaubliches Zeichen von fehlender Souveränität, ein solches Zeichen von Schwäche und von Albernheit, dass ich dachte, mein Gott, auf was für falsche Bilder bin ich denn reingefallen? Was habe ich den Leuten an Tugenden unterstellt, die sie überhaupt nicht haben? Also da hast du recht, da habe ich mich sehr kräftig getäuscht. Ja, du hast vergessen, halt, dass Schriftsteller Leute sind, die eine magische Vorstellung von der Kraft ihres eigenen geschriebenen Wortes haben. Die sich selber glauben, die sich völlig zu Unrecht selber glauben. Aber ich bitte dich, mir zugute zu halten, dass ich wirklich eine Reihe von literarischen Idolen hatte. Hier liegt einer, die Affäre Dreyfus, mit den Materialien auch von Emile Zola. Dass ich eine Reihe von literarischen Idolen halte, an deren Integrität ich vermutlich deswegen glauben konnte, weil sie schon alle tot waren und ich nie die Chance hatte, sie leibhaftig zu treffen. Gut, aber weißt du, selbst wenn man von den Motiven mal ganz absieht, die man sowieso nie ergründen kann, was da altruistisch und egoistisch ist, das wird man nie auseinandertüfteln können. Selbst wenn man davon ganz absieht, kann man ja nicht behaupten, dass die Schriftsteller, gerade die Deutschen, ihrer Mehrzahl immer tapfer für die Toleranz und so weiter geschrieben hätten. Also sehr viel mehr Schriftsteller hat es doch gegeben, wie Hans Grimm, die solche Schinken wie Volk ohne Raum und so weiter verbrochen haben. Und es sind ja nur sehr wenige Schriftsteller wirklich ausgewandert oder vertrieben worden oder umgebracht worden. Die große Mehrzahl hat ja weitergeschrieben. Ne? Hat sich angepasst. Aber und trotzdem hat man doch in der Bundesrepublik die merkwürdige Vorstellung, Schriftsteller ist verfolgt, gewesen, ist immer im Widerstand, immer in Opposition zur Regierung, vertritt das Gute. Wenn nur die Welt endlich mal machen würde, was die Schriftsteller sagen, dann würde sie gut. Wie kommt völlig das? Völlig albernes Klischee. Das ist ein jahrhundertealtes Missverständnis. Ich glaube zum Beispiel, dass Schriftsteller heute an die Stelle von Magiern getreten sind. Dass Schriftsteller, die aus einem weißen Blatt Papier plötzlich Worte, Sätze und ganze Geschichten herausholen, dass sie heute an die Stelle von Alchemisten, von Magiern getreten sind, die aus dem Nichts früher etwas gezaubert haben oder zu zaubern versuchten. Ja, aber Henrik, Schreiben hat auch eine magische Funktion, hat auch eine magische Attraktivität. Die Leute aber heute sind maßlos. Nicht mehr. Immer noch, ach, immer noch, immer noch. Meine Mutter zum Beispiel, ein ganz banaler, trivialer Mensch, ist maßlos darüber überrascht, dass jeden Tag genug passiert, um eine Zeitung zu füllen. Und sie hat maßlosen Respekt vor jemandem, der sich von Anfang bis zum Ende eine Geschichte ausdenkt, ob es jetzt Heinrich Böll ist oder jemand, der noch trivialer geschrieben hat als er. Das erfüllt die Leute mit großem Respekt. Und ich glaube, dass ich auf dieses Klischee auch hereingefallen bin. Es hat nicht nur etwas zu tun mit den toten Schriftstellern, die ich sehr verehrt habe und immer noch verehre, sondern auch was zu tun, dass ich ein paar Leute kannte, an deren persönliche Integrität ich gar keinen Zweifel hatte. Jemand wie Karl-Heinz Deschner zum Beispiel oder Hans Kühner Wolfskill, der in der Tat Deutschland verlassen hat, ausgewandert ist. Oder hier in Köln unser Lokalheiliger, den ich sehr, sehr geschätzt habe, Heinrich Böll, der vielleicht kein glänzender Literat war, aber was man wirklich einen anständigen, feinen, integren Menschen nennen kann, ohne Abstriche. Ja, aber der Beruf des Schriftstellers besteht ja nicht darin, ein feiner, integrer Mensch zu sein. Also das war Oscar Wilde bestimmt nicht und seine Sachen sind gut. Also, guck mal, ich glaube, da vermischst du Sachen und ich hätte eine konkretere Erklärung dafür. Was hältst du davon, wenn man einfach so argumentiert, dass man sagt, die Deutschen fühlen sich doch insgesamt als Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Sie missverstehen sich als Opfer einer Gewaltherrschaft. Jedenfalls taucht dieses Wort immer offiziell über sie auf. Ja. Und man könnte doch dann weiter schlussfolgern, dass die Schriftsteller praktisch die einzige Gruppe sind, der man dieses Missverständnis, diese Lüge, wenn man es ganz grob sagt, abkauft. Und dass sie deshalb im öffentlichen Leben als Identifikationsfigur für den Rest der Bevölkerung so eine große Bedeutung haben. Denn wenn du von dem, wenn du von der Magie sprichst, ein weißes Blatt jetzt mit Buchstaben zu füllen, die Schriftsteller in der Bundesrepublik zeichnen sich ja selten dadurch aus, dass sie von vielen Leuten gelesen werden, sondern es sind mehr Unterschriftsteller darunter als wirkliche Schriftsteller. Man kennt sie meistens aus irgendwelchen Fernsehsendungen, von irgendwelchen Aufrufen. Ihre Bücher hat man in der Regel weniger gelesen. Ja. Ne? Man hat vielleicht die Rezensionen der Bücher gelesen, aber nicht die Bücher. Und trotzdem, trotzdem das ist mir wiederum zu pauschal, was du gerade gesagt hast. Ich glaube nicht, dass das deutsche Volk als Ganzes diese Aufgabe den Schriftstellern übertragen hat. Es gab auch genug Schriftsteller, die vom deutschen Volk als Ganzes nicht akzeptiert worden sind. Ein Mann wie Heinrich Böll war, glaube ich, von ebenso vielen Leuten angefeindet und bekämpft, wie er von vielen Leuten verehrt und geschätzt wurde. Diese Einheit hat es, glaube ich, im deutschen Volk nach dem Kriege nicht gegeben. Ich glaube, das ja, vorher doch auch nicht. Ich meine, Goethe und so, das waren Renommierfiguren, aber... Ja. Vorher auch nicht, aber auch nicht mehr. Und darunter wurde nichts eingelöst, was von diesen Renommierfiguren als kollektives Image hergestellt wurde. Ich glaube, dass es ein wirklich sehr, sehr altes, mythisches Vorurteil ist, dem Schriftsteller, den Schriftstellern gegenüber, dass sie nicht nur an den Produkten gemessen werden, sondern dass sie sozusagen als Personen, als Kunstfiguren selbst Teil ihres Schaffens sind. Ja, aber ist es nicht viel mehr, weißt du sprichst von Mythen, also ich würde sehr viel trivialer sagen, ist es nicht einfach der alte Bildungsdünkel, nämlich dass die Bürger an die Verbesserungsmöglichkeiten der Welt durch Bildung glauben, weil sie ja selber immer etwas gebildeter sind und damit stillschweigend unterstellen, die ganze verpfuschte Weltgeschichte, die vielen Kriege und so weiter, die wären im Grunde genommen von Ungebildeten, von Sonderschülern, von Negasthenikern, wäre das alles versimst worden. Und da müssten nur endlich mal vernünftige Leute dran und dann würde alles in Ordnung wären. Das ist doch einfach dieser alte deutsche Bildungsdünkel. Also jetzt generalisierst du völlig verkehrt. Das ist nicht der deutsche Bildungsdünkel, das ist der Bildungsdünkel überhaupt. Ich glaube nicht, dass die Franzosen oder die Israelis in dieser Beziehung weniger dünkelhaft reagieren als die Deutschen. Joshua Sobel, einer unserer Renommierschriftsteller in Israel, war kürzlich so empört darüber, dass sein letztes Stück von der Kritik verrissen wurde, dass er sofort seinen Job als Dramaturg des Haifa-Theaters niederlegte und darauf wartete, die ganze Nation möge ihn bitten, wieder in den Job zurückzukehren. Dann war er nochmal schrecklich empört, weil ihn niemand darum bat. Diesen Dünkel, diese Selbstüberschätzung, die findest du überall. Nein, aber den Bildungsdünkel nicht. Also guck mal, gerade hier regt man sich doch darüber auf, dass so ein Mann wie Reagan, der mal Schauspieler war, in Amerika Präsident werden kann, stimmt, obwohl er nicht die höhere Schule hat und nicht mal promoviert ist. Das ist eine deutsche Empörung. Während Dr. Kohl, er hat immerhin, wer weiß worüber, promoviert, also ist er eigentlich ausgewiesen. Ja, aber er kann leider kein Statement frei abgeben, was immerhin der Schauspieler in Amerika noch kann. Damit, mit dem Sobol hast du schon an die letzte Frage erinnert, nämlich die Schriftsteller, die haben ja auch in der Bundesrepublik nicht nur die Bedeutung, dass sie die ewig Gehetzten sind, nicht? Also nicht immer nur dieses Tom-und-Jerry-Spiel, also der Schriftsteller in der Rolle von Jerry der Maus, der böse Staat in der Rolle von Kater Tom und so jagen die sich durch die ganze Geschichte hindurch. Sondern es gibt ja auch in Deutschland die Schriftsteller als Identifikationsfiguren. Also wenn man die lange Tradition dieses Landes und vor allen Dingen seine kulturelle Gebühren herausstreichen will, dann erwähnt man den Minnesang und das Nibelungenlied und Goethe und so weiter. Und insgesamt ist es ja so gewesen, dass die Schriftsteller gerade bei Bevölkerungsgruppen, die noch nicht richtig ein Volk geworden sind, eine bedeutende Rolle gespielt haben. Als Mythenbildner, als Legendenstifter, als Sprachbildner auch. Und Israel kann man ja auch in gewisser Weise als ein Produkt, nicht, der Wiener Kaffeehausszene bezeichnen. Das Neuhebräische, also die Umgangssprache, ist weitgehend das Produkt der Erfindung kluger Schriftgelehrter mit nationalen Ambitionen. Welche Rolle spielen denn in Israel so die Schriftsteller? Haben sie dort auch so viel Klickengeist und wo steht die Clique? Rechts oder links? Oder? Alles, was du über die Bundesrepublik und das Verhältnis der Schriftsteller zur Gewalt und zum Staat gesagt hast, kannst du genauso über die israelischen Schriftsteller und Israel sagen. Es ist mit Abstrichen alles genauso, es ist genauso gleich. Derselbe Klickengeist, dieselben Abgrenzungen, dieselben Links-Rechts-Denkkategorien, dieselbe Tendenz zum Märtyrerspielen, dieselbe Tendenz zum Beleidigtsein und dieselbe Tendenz zur Selbstüberschätzung. Ja, ich meine, das würde nur wiederum, um damit zum Abschluss zu kommen, ja, Horkheimers Diktum bestätigen, dass in der bürgerlichen Gesellschaft die Bedürfnisse der Juden und der Christen weder christlich noch jüdisch sind, sondern bürgerlich. Ja, oder menschlich. Den Bürger mit dem Menschen zu verwechseln, das würde ich für eine sehr pessimistische Haltung halten. Pessimistisch schon, aber wahrscheinlich doch sehr nah an der Realität gebaut. Da muss ich dir wieder recht geben.